Biodiversität lässt sich nicht mehr durch Einzelmaßnahmen retten. Es genügt nicht, ein Auswilderungsprogramm für den bedrohten Waldrapp, einen schwarzen Ibis zu starten oder einen neuen Nationalpark im Schwarzwald, in der Bretagne oder in Kamerun auszuweisen. So wichtig und gut solche Maßnahmen sind, sie reichen nicht. Wir brauchen eine, wissenschaftlich gesprochen, fundamentale sozial-ökologische Transformation. Es muss sich überall etwas ändern. In der Politik, in der Wirtschaft, in der Rechtsprechung, in der Land- und Forstwirtschaft und bei uns allen. Naturerhalt muss zu einem Primat aller Entscheidungen werden. Denn der Verlust an Biodiversität bedroht unsere Existenz, unsere Zukunft und schränkt die Freiheiten der nächsten Generationen ein. Je früher wir die nötigen Veränderungen in Angriff nehmen, desto einfacher wird es. Denn irgendwann geraten wir in immer größere Abhängigkeiten, in sogenannte Pfadabhängigkeiten, weil wir zum Beispiel dem schwindenden Wasser hinterherbohren müssen, weil wir Böden haben, auf denen kaum etwas oder gar nichts mehr wächst, oder weil die Zahl der Bestäuber für unsere Nahrungspflanzen zurückgegangen ist. Zu den wichtigsten Maßnahmen, die schnell ergriffen und angegangen werden müssen, zählen folgende 10 Punkte. Sie sind nicht alle gleichwertig und auch nicht alle gleich effektiv. Das ist keine im gründlichen wissenschaftlichen Diskurs bis ins letzte Detail ausgefeilte Liste der 10 wirksamsten Eingriffe. Stattdessen basiert sie auf Erkenntnissen, die wir aus Erfahrungen der letzten Jahrzehnte und aus den Recherchen für dieses Hörbuch gewonnen haben, und von denen wir denken, dass sich damit viel bewirken lässt.